ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch wegen Brüdern und Schwestern im Internet. Und das geht weiter über Gebot zur Bewahrung der Sunna und ihre Regeln. Barakallahu fikum. Der Sunna bil-Lughatayn al-Arabiyya wa al-Almaniyya wa al-Kumil bi-Idhnillahi ta'ala. في شرح الباب السادس عشر في شرح الباب السادس عشر وهو باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وكنا قد وصلنا إلى الحديث السبعين بعد المئة، وهو الحادي عشر من بين الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية: أنا قريبا لابن مغفل خذف، فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. الخذف معناه أن يضع الإنسان حصى بين السبابة، بين السبابة والإبهام، ويدفعها بالسبابة، إما يضعها على الإبهام ويدفعها، وإما يضعها على السبابة ويدفعها. فهذا هو الخذف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. يعني في بعض الناس يريد يلعب فيأخذ حصى ويضرب هكذا ويضرب هكذا وكذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. الشاهد من هذه الرواية هو مسألة التعزير، مسألة التعزير في قول عبد الله بن مغفر رضي الله عليه: أحدثك أن رسول الله نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. هنا الشاهد، الشاهد هنا في قضية الذي يبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا له ضوابط. يعني متى يهجر الإنسان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجر الإنسان فوق الثلاث، فوق الثلاث. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإذا التقى فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الأصل. أما إذا أصاب المسلم ذنبا عظيما كبيرا أو فعل بدعة، فيجوز أنه يهجر لردعه، لرد ووقاية غيره من هذا الفعل، وليس لأن والله إنسان معه بينه وبين الآخر مشكلة معينة فأنه يهجره بحجة الدين. لا، إنما يكون الأمر فعلا له مبرر شرعي، ويكون لسبب شرعي، يكون لسبب شرعي. فالصحابة رضوان الله عليهم لما هجروا لعدم فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلوا ذلك، هجروا الآخرين مجتهدين، فعلوا ذلك اجتهادا للردع والوقاية. ومنه يتبين المعنى الذي يراد لهذا الحديث، وهو إذا سمع المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقول سمعت وأطعت، وأن يفعل وليس أن يخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بالنسبة للحديث كذلك في مسألة أخرى مهمة من هذا الحديث، وهي بارك الله فيكم مسألة أن النبي تكلم حتى في مثل هذه المسألة، يعني قد يقال إنسان أخذ حصى بيده وخلفها، يعني ما هو الموضوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال لا يقتل الصيد، يعني إذا أردت أن تخذف ما يقتل الصيد، ثم لا ينكي العدو، يعني حتى لو عندك عدو ما تستطيع تفعل فيه شيء، النكاية في العدو هي يعني أنه الإثخان فيه ما يؤثر شيء، ولكن يفقع العين، لو أتت الحجرة في عين أحد قد تفقع عينه، ويكسر السن، أنه إذا ضربت بسنه قد تكسر، فذلك ما في فائدة منه، والمضرة التي فيه أكبر، فذلك ما يفعل هذا. فلما قال أبو سعيد عبد الله بن المغفل لي قريب له هذا الكلام، فعاد القريب وفعل هذا الكلام، قال له أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى وأنت تفعل. وهذا بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك قصة بلال بن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم جميعا، قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنعوا إماءكم المساجد، يعني إذا المرأة استأذنت للمسجد لا تمنعها، فقال بل والله لنمنعهن لقد تغير الناس وتغيرت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم صارت النساء. فأقبل عليه عبد الله بن عمر فقال له وسبه سبا عظيما وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك حتى تتوب. فهجره و يعني هجره حتى مات ولم يكلمه. وفي هذا بارك الله فيكم دليل على تعظيم الصحابة والسلف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني أن الإنسان إذا فعل سنة معينة مباشرة يهجر، وإنما لهذا ضوابط وأحوال. بارك الله فيكم. Unser Thema ist nochmal das Gebot der Bewahrung der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ihre Regeln. Und wir sind bei Hadith nach dem arabischen Text bei mir 170 und nach dieser ungefähren Übersetzung, das ist 166, obwohl die Übersetzung natürlich nicht so gut ist, aber auf jeden Fall. Da könnte man zum Teil etwas daraus lernen. Abu Sa'id Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat, den Stein, kleinen Stein zu schleudern mit Hilfe von Zeigefinger und Daumen. Dass man sozusagen schleudert, einen Stein schleudert und wirft. Aber wie? Da tut man einen kleinen Stein entweder auf den Nagel von dem Zeigefinger und bringt das an Daumen und dann wirft man damit. Oder umgekehrt. Man tut den kleinen Stein auf Nagel von den Daumen und da drückt das mit dem Zeigefinger und dann wirft man. Wie wenn man mit dem wie heißen diese Kreise, was man wie da hat die Bibel Murmeln. Ja, wie Murmeln das macht. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das verboten und sagte, solch ein Schluss oder ein Schuss, Entschuldigung, tötet weder das Beutetier noch verletzt dieser Stein den Feind, sondern er schadet dem Auge und bricht den Zahn. Das Hadith ist bei Al-Bukhari Muslim. In einer anderen Version, ein naher Verwandter von Ibn Mughaffal pflegte auf diese Weise zu schießen. Ibn Mughaffal sagte ihm das und erklärte, der Prophet hat dieses Vorgehen verboten und gesagt, es töte nicht das Beutetier, doch der Mann hörte nicht auf damit. Worauf Abdullah zu ihm sagte, ich sage dir, dass der Prophet das verboten hat, aber du machst es dennoch. Ich werde deshalb nicht mehr mit dir sprechen. Es geht in dieser Überlieferung um den letzten Satz. Ich werde mit dir nicht mehr sprechen, weil ich dir gesagt habe, der Prophet hat es verboten und du machst das weiter. Das heißt, die Sahaba haben das als eine Strafe, als Strafmaßnahme verwendet, mit Leuten nicht zu sprechen, weil diese Leute gegen die Sunna vom Propheten Muhammad etwas gemacht haben oder seinen Befehl nicht angenommen haben. Das hat auch Abdullah ibn Umar mit seinem Sohn Bilal gemacht. Abdullah ibn Umar sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Hadith ist bei Bukhari Muslim ist bekannt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Frauen in die Moscheen gehen möchten, wenn die Frauen in die Moscheen gehen möchten, dann dürft ihr diese Frauen nicht verhindern oder nicht verbieten, in die Moschee zu gehen. Dann sagte Bilal, sein Sohn, die Frauen haben sich geändert. Sie sind nicht wie in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deshalb werden wir diese Frauen verhindern, in die Moscheen zu gehen. Abdullah ibn Umar hat mit ihm geschimpft, aber wie? Der hat niemals so mit jemandem geschimpft wie mit seinem Sohn. Und er sagte ihm, ich sage dir, der Prophet sagt und der Prophet hat befohlen und du sagst mir, wir werden die Frauen verbieten, in die Moscheen zu gehen. Wallah, ich werde mit dir nicht reden, bis du Reue zeigst und bis du das machst, was der Prophet gesagt hat. Aber sein Sohn wollte das eigentlich nicht und Abdullah ibn Umar hat mit ihm nicht gesprochen, bis er starb. Natürlich hier, es gibt etwas, was wichtig ist, und zwar, ein Muslim darf nicht mehr als 3 Tage einen anderen Muslim boykottieren. Boykott eines Muslims darf nicht mehr als 3 Tage sein. Aber hier, der hat mit ihm nicht gesprochen und Abdullah ibn Waffel hat mit seinem auch Verwandten nicht mehr gesprochen. Ja, wie versteht man das? Das ist kein Urteil in der Religion, sondern das ist eine Maßnahme, dass man mit der Person nicht redet. Vielleicht kommt diese Person zu sich zurück oder vielleicht zeigt diese Person Reue. Deshalb Al-Hajr, das heißt das Al-Hajr, Boykott, das kann man nur in bestimmten Fällen verwenden. Erstens. Zweitens, das muss einen Nutzen bringen und keinen Schaden bringen. Das heißt, wenn eine Person Sünde begeht und du sagst ihm, nein, das ist verboten, mach diese Sünde nicht. Und der macht das immer. Dann sagst du ihm einmal, ich werde mit dir nicht mehr reden. Der ist froh vielleicht, dass du ihm nicht mehr sagst, dass er Sünde begeht. Deshalb, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, sollte man aufpassen in diesem Zusammenhang. Nicht, dass man das verbreitet, diese Art und Weise. Und die Sahaba haben das gemacht als Maßnahme für Schutz der Gesellschaft und auch sozusagen als ein Zeichen für diese Person, die eine Sünde begeht oder die Sunna vom Propheten Muhammad zusammen nicht praktiziert, damit diese Person zurück zur Sunna findet oder damit diese Person Reue zeigt. Das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Und das geht hier in der Überlieferung eigentlich um eine Handlung. Man hat sozusagen kleine Steine genommen und geworfen gegen vielleicht Vögel oder gegen andere Leute. Und der Prophet hat gesagt, nein, du kannst nicht damit zum Beispiel Reittier schießen und auch nicht schaffen, dass das bei einem Feind etwas verursacht. Sondern eher, wenn jemand das in Auge bekommt, dann könnte das Auge geschadet werden Und wenn jemand das auf seine Zähne bekommt, es kann sein, dass die Zähne gebrochen werden. Das ist in diesem Zusammenhang heißt, auch der Prophet Muhammad lebt mit den Sahaba und der erzählt ihnen etwas, was für sie für Leben auch wichtig ist. Und die Sunna des Propheten Muhammad umfasste verschiedene Themen, auch wenn das um einen kleinen Stein ist oder ein Schleudern eines Steines wäre. Aber der Sinn in dieser Überlieferung ist hier, bezüglich Abdullah bin Ghusfal, dass er mit seinen Verwandten nicht gesprochen hat, weil dieser Verwandter trotz Ermahnung und trotz, dass man ihm gesagt hat, der Prophet hat es verboten, dann hat er weiter gemacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, nicht vergessen. Und wir sind bei Kapitel Gebot der Bewahrung der Sunna und ihrer Regeln. وعن عابس ابن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحديث متفق عليه أي هو عند البخاري ومسلم. إني لا أعلم حجر أنك حجر ما تنفع ولا تضر الحجار لا تنفع ولا تضر. قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. يعني الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ما أستطيع لكم شيئا هذا بيد الله سبحانه وتعالى كله. فذلك قال عمر والله إنك إني أعلم أو إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك أي أنني متبع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تقبيل الحجر لا رجاء للنفع أو خوف الضرر ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذا فأنا أفعل كما علمني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا دليل على أن كمال التعبد الانقياد لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فذاك هذا هو الأمر يكفي في ديننا تعليما وسببا لأي عمل أن نقول قال رسول الله أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم خير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود قبله لأن النبي صلى الله ابن عباس سئل أو عائشة سئلت لماذا تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص هذا هو انتهى الأمر. ابن عباس رضوان الله عليه سئل لماذا يتم المقيم خلف المسافر المسافر خلف المقيم ولا يقصر المسافر خلف المقيم أو المقيم خلف المسافر عفوا. قال سنة نبيكم هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا السنة. فذاك المسلم إذا فهم هذا الأمر بالذات فقد فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير وإذا الإنسان طبقها فإنه يرتاح في حياته لأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى وعنده بينة من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Das letzte Hadith in diesem Kapitel, Kapitel 16 und auch für unseren heutigen Unterricht. Das ist eine Überlieferung von Abis ibn Rabi'a. Abis ibn Rabi'a, das ist 167 bei euch. Bei mir ist das 171. Das heißt, wir hatten jetzt vier Hadithe, vier Ufer Unterschied in den Hadithen. Abis ibn Rabi'a überliefert. Sah Umar ibn al-Khattab radwallahu alayhi den schwarzen Stein in der Kaaba küssen und hörte ihn. Er sagte, oder hörte ihn sagen, sollte man sagen, ich weiß genau, dass du nur ein Stein bist, wo es keine Macht gibt. Nee, das Show ist das in Bewissung. Der hat gesagt, ich weiß genau, dass du nur ein Stück Fels bist und keine Macht hast, Wohlwollen auszuüben oder Schaden zuzufügen. Naja, hätte ich nicht den Propheten sallam, dich küssen sehen, dann hätte ich dich auch nie geküsst. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Erstmal in anderen Wörtern. Er hat ihm gesagt, du bist ein Stein, du kannst weder Schaden nutzen. Schaden oder nutzen, weder Schaden noch nutzen. Aber weil der Prophet Muhammad, weil ich den Propheten dich sah, er hat dich geküsst, deshalb küsse ich dich auch. Und du bist nur ein Stein. Und das ist Barakallahu Fikum, ein schöner Beweis. Ein schöner Beweis. Ein deutlicher Beweis, wie der Muslim die Religion verstehen sollte. Der Muslim sollte die Religion so verstehen. Wenn der Prophet etwas gemacht hat und das ist authentisch von ihm, dann gilt das für uns als Religion. Und wenn wir das praktizieren, dann brauchen wir in diesem Zusammenhang nicht viel zu diskutieren. Ist es genug für einen Muslim zu sagen, der Prophet hat das gemacht, deshalb mache ich. Fertig, Punkt. Aber natürlich, da muss man verstehen, wie der Prophet das gemacht hat und in welchem Zusammenhang und in welcher Situation. Und da sollte man das auch kombinieren mit anderen Hadithen der Religion. Umar radhiyallahu anhu sprach zu einem Stein. Natürlich, der Stein hört nicht. Und Umar weiß das. Ich meine, wenn Umar jetzt zu einem Stein spricht, das heißt nicht, dass Umar denkt, dass der Stein versteht oder antworten wird. Nein. Aber Umar wollte den Leuten hier etwas. Der wollte ihnen etwas zeigen. Ich küsse diesen Stein, nicht weil dieser Stein nutzt oder schadet, wie manche Leute denken. Das ist nur ein Stein. Der kann weder schaden noch nützen. Aber weil der Prophet Muhammad diesen Stein geküsst hat, deshalb folge ich dem Propheten Muhammad und ich küsse diesen Stein. Und das ist der Islam. Das ist der Islam. Aisha radwallahu alayha wurde gefragt. Aisha radwallahu alayha wurde gefragt. Warum holt die menstruierende Frau das Fasten nach, aber das Gebet nicht? Dann hat sie gesagt, so wurden wir befohlen. So hat man uns befohlen. Und deshalb machen wir das. Ibn Abbas wurde gefragt, warum vollendet der Reisende das Gebet, wenn er hinter einem Imam betet, der nicht reist. Der sagte, das ist die Sunna von eurem Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Das heißt, für einen Muslim ist es genug, dass der Prophet etwas gemacht hat als Beweis. Er muss nicht immer suchen, nach sozusagen, manche Leute sagen, nach impliziten Dingen. Du brauchst nicht. Der Prophet hat das gemacht, das heißt, das ist gut für uns, mit Sicherheit. Weil der Prophet Muhammad von uns nur etwas verlangt, was gut für uns ist. Und er wird niemals von uns was Schlechtes verlangen, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ein Beweis gegen diese Leute, die, wal-iyadhu billah, gehen zu den Gräbern oder zu bestimmten Orten und die denken, dort bekommen sie mehr Segen. Oder zu den Leuten, die, wal'iyadu billah, die ihren Körper mit der Wand reiben oder mit den Türen. Das haben wir gesehen, wenn man Hajj macht, wenn man pilgert nach Mekka, da sieht man die Leute, die gehen zu einem, die gehen zu einem, zu den Türen, zu den Türen, und die versuchen bei diesen Türen sozusagen ihre Hände drauf zu machen, damit sie etwas bekommen. Oder versuchen sie den Boden zu küssen, oder sie die Kaaba zu küssen. Wenn man ihnen sagt, was ist los, sagen sie ja Baraka, Segen. Was hat Baraka und Segen? Hier, Al-Hajar al-Aswad. Gibt es eigentlich ein Nutzen, dass man Al-Hajar al-Aswad berührt und küsst? Natürlich! Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn man Al-Hajar al-Aswad küsst in Hajj, dann werden die Sünden wie verziehen. يحطوا الخطايا حطا دي werden deutlich verziehen sozusagen gelöscht die Sünden wenn du الحجر الأسود den schwarzen Stein küsst oder berührst aber nicht der Stein macht das sondern das ist ein Ritual für uns Muslime und wir wissen dass die Steine die können nicht nützen an sich selbst und die können uns auch nicht schaden Aber das ist unsere Religion, dass wir bei Hajj oder bei Umrah, dass wir Al-Hajar al-Aswad entweder küssen oder berühren, oder wenn wir nicht können, dann vom Weiten hebt man nur die Hand und sagt Allahu Akbar. Das ist alles. Deshalb, das ist sehr schöne Überlieferung als Beweis. Man sagt den Leuten, wenn sie was sagen, mal ihnen, schaut mal, Umar radhiyallahu anhu, warum hat er den schwarzen Stein geküsst? Sagt man ja, weil der schwarze Stein, durch Küssen von schwarzen Stein, die Sünden verziehen werden. Okay, aber warum hat Umar gesagt, der Segen kommt vom Stein? Trotz, dass durch diese Handlung Sünden verziehen werden? Nein, der hat das nicht gesagt. Der hat gesagt, ich weiß, du bist Stein, du kannst mir keinen Schaden zufügen oder Schaden kein Nutzen und keinen Schaden zufügen. Das weiß ich. Aber ich mache das nur als Ittiba'. Also ich mache das nur als Folgen oder Befolgen von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und so sollte der Muslim im Islam sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Das heißt, der Mu'min, der gläubige Muslim, Muslime, die sind Leute, wenn Allah etwas befohlen hat, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas befohlen hat, die nehmen das an und die praktizieren das ohne Wenn und Aber. Weil sie ins Paradies kommen möchten. Und wenn sie am letzten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und Allah subhanahu wa ta'ala fragt, warum habt ihr das gemacht? Dann sagen sie, wir haben das gemacht, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat, wenn das authentisch ist, ja, aufpassen. Wenn man authentisch ist, wenn man das richtig verstanden hat und wenn man die Zusammenhänge zusammen verknüpfen kann. Möge Allah von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam Somit, Barakallahu Fikum, haben wir auch Kapitel Nummer 16 zu Ende. Das nächste Mal fangen wir in Italien mit Kapitel 17 an. Rechte Hand ist zu. Nur in Richtung schwarzen Stein. Braucht man nicht so küssen. So. Nur heben. Allahu Akbar. Ja. Das ist, wenn du Hajj oder Umrah machst, dann muss man lernen. Das ist jetzt allgemein gesagt. Es gibt bestimmte Sachen, was man dort machen kann. Das hat mit Hajj und Umrah zu tun, mit Tawaf. Das wird, wenn man um Al-Kaaba siebenmal geht. Diese sieben Runden. Um Al-Kaaba, am Anfang fängt man dort immer bei dieser Ecke. Und das heißt, die jemenitische Ecke. Jemenitisch-irakische Ecke. Khair. Barakallahu nah. Shurafati ibaqtullah kambat. Khair, inshallah. Tayyib, barakallahu khairan. Ich habe gesagt, wir machen heute eine halbe Stunde Unterricht. Ich denke, ich habe mein Wort gehalten. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Die Brüder und Schwestern im Internet, die Brüder und Schwestern im Internet, vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden, wenn ich da bin, dann könnte ich reinkommen. Um ehrlich zu sein, das war die schwierigste Reise meines Lebens in diesen 2 Tagen. Ich meine, ich habe wirklich, ich bin von Mekka nach Riad mit dem Bus gefahren, und das war so kalt in der Wüste in der Nacht, und ich hatte nur ein Sandal, ja, Sandal, und trotzdem, das war nicht wie dieses Mal. Das war so. Ich weiß nicht, jemand, das hat so lange gedauert. 54 Kilometer sollten wir 2 Stunden oder 3 Stunden fahren. Für 50 Kilometer. Ja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Das hat nicht mit 3 Städten zu tun an sich selbst, sondern ich war mal in der Nähe von in Nordrhein-Westfalen. Ich war in 5 Städten auf einmal. Ja, aber das war diesmal sehr schwer. Und natürlich die Schaden auch, die sind jetzt auch wagenmäßig. Ich denke, den Wagen müssen wir jetzt überholen, wegen der Reise von gestern. Das war alles gefroren. Es ging, sehr viele Sachen jetzt sind kaputt gegangen, auch im Auto. Und ich weiß nicht, wie man jetzt weiterkommen soll. Nein, das war keine psychische Belastung. Das war wirklich, das war sehr, sehr viel. Ich meine, wir sind von ungefähr 17.30 Uhr sind wir losgefahren. Nee, davor. Vor 18 Uhr sind wir los. Und ich war zu Hause dann 4.30 Uhr. Oder 5 Uhr so ungefähr früh. Das ist 11 Stunden. Mehr als 11 Stunden. Subhanallah. Wir waren in Karlsruhe, in Stuttgart, und natürlich in jeder Stadt haben wir jedes Mal 2 Stunden, subhanallah. Anderthalb Stunde haben wir auch Verspätung gehabt. In Stuttgart wollten wir 17 Uhr sein, wir waren dort 18 Uhr. Wir haben 18.30 Uhr angefangen. In Karlsruhe sollten wir 21 Uhr maximal sein, wir waren dort 22.30 Uhr. In Freiburg sollten wir 13 Uhr, doch, 13 Uhr sein, wir waren dort 14.30 Uhr. Alhamdulillah. Alles, wie soll ich nach Berlin? Heute bin ich nach Berlin eingeladen worden von einem Bruder. Aber ich konnte nicht, weil das Auto nicht in Ordnung ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ich kann nicht fahren jetzt. Kann ich nicht. Übrigens, Barakallahu Fikum, ja, aber inshallah, wir reparieren das in diesen 2 Tagen. Barakallahu fikum, die Sache ist so, ein Bruder hat mir eine E-Mail geschickt, und der hat etwas erzählt. Es gibt noch ein Programm, das ist ein Programm, und da kann man besser hören, und da braucht man nicht unbedingt Paltok. Inshallah, in den nächsten Jahr wie Radio. Und der Bruder hat mir das erzählt, und er hat gesagt, auch der ist bereit, das für uns zu machen. Inshallah werden wir das bi-Ibni Ta'ala nutzen, und in den nächsten Tagen dann haben wir auch dieser Unterricht machen wir auch über Radio. Ich weiß nicht, auch die Brüder eigentlich von Einladung zum Paradies auch, sie wollten, dass man Unterricht macht und sowas. Es wäre auch vielleicht gute Idee, dass sie auch auf ihrer Internetseite, dass sie eine sozusagen Konferenzschaltung machen, da könnte man diese Unterrichte auch nutzen. Übrigens, die Unterrichte laufen weiter, gehen weiter. Nur Arabisch Unterricht werden wir, barakallahu fikum, erstmal stoppen. Aber alle anderen Unterrichte machen wir weiter, wie sie nicht haben. Ja, Koran machen wir. Koran machen wir weiter, alles machen wir weiter. Außer hier. Arabisch. Außer Arabisch. Okay, kein Problem. طيب, wollen die Admin bleiben bis ungefähr 20 Uhr oder 20.30 Uhr, wenn ich kommen kann? Inshallah, das ist kein Versprechen. Oder wollt ihr nicht, dann können wir zuschließen. Ich meine, wollt ihr bleiben, dann machen wir. Die nicht, dann können wir zuschließen. Okay, dann bleib, du kannst etwas laufen lassen, bis ich wieder komme. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. uns beschäftigen mit diesem Thema. Was bedeutet die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala? Und wie man das schaffen kann, Allah zu lieben. Ja? Dieses Zeichen, Achi Barakallahu Fik, und kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, das war ein Zeichen, das war Ayat al-Mihna.